Kapitel 8. Hören Sie das auch? Was ist das? Jans Herz klopft ganz schnell. Seien Sie mal still. Ja, jetzt höre ich es auch. Da klopft jemand, sagt Frau Rogalla. Sie gehen dem Klopfen nach und stehen wenig später vor dem Lastenaufzug. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ruft Jan und klopft an die Tür. Hilfe! Hier bin ich, im Aufzug. Jan? Jan, bist du das? Frau Rogalla drückt einen roten Knopf und die Tür geht auf. Jan nimmt Maja in den Arm. Sie schluchzt. Ich hab schon geglaubt, ich komme das ganze Wochenende hier nicht mehr raus. Jetzt ist ja alles wieder gut. Wir sind ja da. Da haben Sie aber großes Glück. Ihr Freund war sicher, dass Sie hier sein müssen, sagt Frau Rogalla. Aber sag mal, was machst du denn in dem Lastenaufzug? Du bist doch keine Last. Jan lacht. Er ist glücklich. Endlich hat er Maja gefunden. Ich habe Angst in so einem gläsernen Aufzug. Da wird es mir immer ganz schwindelig. Und ich musste ja in den 7. Stock, in die Verwaltung. Na, da bin ich mit dem Lastenaufzug gefahren. Der hält direkt vor der Zentrale und ich habe den Umschlag dort abgegeben. Dann, ich hatte es eilig und Herr Kokoschka war auf dem Handy und... Ja, und was ist dann passiert? Fragt Jan. Na, dann war ich im Aufzug und die Tür war zu und Ende. Ich konnte die Tür nicht wieder öffnen. Und der Aufzug fuhr nicht mehr. Ich wollte dich anrufen, aber mein Handy... Maja weint wieder. Und das am Freitagnachmittag. Niemand benutzt mehr den Lastenaufzug. Ein ganzes Wochenende allein in diesem Aufzug. Komm, Maja, es ist ja alles gut. Wir gehen jetzt mal. Ich glaube, Frau Rogalla möchte auch endlich nach Hause. Oh ja, Entschuldigung, es tut mir schrecklich leid. Wegen mir sind Sie immer noch hier. Ach, das macht doch nichts. Ich bin sehr froh, dass wir Sie gefunden haben, sagt Frau Rogalla und lächelt freundlich. Also, gehen wir. Ich meine, fahren wir. Dieses Mal mit dem Personenaufzug. Jan lacht. Auch Maja kann jetzt schon wieder lachen.